Der erfolgreiche zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 findet bei den Funktionären der Organisationen des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner großes Echo. Kim Yong-ju, Vorsitzender des Zentralpräsidiums des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, Nam Ju-hyun, stellvertretende Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan und Ri Yong-su, Direktor des Vereins koreanischer Gesellschaftswissenschaftler in Japan, merkten, der erfolgreiche zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 sei ein großer Sieg des obersten Führers Marschall Kim Jong-un, der das Werk der Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il, Bahnbrecher und Erbauer selbstständiger Raketenindustrie, für den Bau der Atomstreitkräfte erfolgreich fortsetze und entwickle und damit die Würde und Macht des starken Staates Baek Doosan vor aller Welt demonstriere.